Willy DeVille, Running Through the Jungle, hier bei Fazit bei der Kultur vom Tage. Mittwochabend, wir schauen auf die Filme, die morgen in den deutschen Kinos starten. Anke Lewicke ist im Studio, schon guten Abend. Guten Abend. Ja, was soll man sagen? Der neue Ridley Scott ist da. Die Filmwelt schaut auf den Meister des Genrefilms, Science-Fiction, Abenteuer, Historie. Das mag er ja immer gerne, von Blade Runner über Gladiator bis hin zu Robin Hood. Und immer Filme, wo es auch irgendwie um was Grundsätzliches, Existenzielles geht. Und natürlich Alien, der erste Teil. Der Film, der ja, glaube ich, als Maßstab gilt für alles, was danach kam zum Thema fremde Welten bedrohen den Menschen. Und jetzt liegt eine Art Prequel vor. So wird es zumindest, oder wurde es im Vorfeld verkauft, also ein Vorgänger im Nachhinein gedreht. Ein Prequel zu Alien 1, Titel Prometheus oder Prometheus. So heißt das Raumschiff, das auf der Suche nach den Ursprüngen menschlichen Lebens ist. Was erleben die armen Astronauten da so? Was sie da erleben? Naja, sie landen im hintersten Winkel des Universums und man freut sich die ganze Zeit zunächst, weil man ja die Ausgangssituation kennt, schon aus Alien Nummer 1. Man ist für mehrere Jahre in einem Raumschiff eingesperrt. Da ist direkt wieder diese klaustrophobische Atmosphäre und man weiß, es geht um eine Mission, die haben sie ja schon genannt, den Ursprung der Menschheit zu finden. Und zwar ist es so, wir schreiben das Jahr 2093 und überall auf der Erde gab es an antiken Städten, hat man auf einmal Zeichen gefunden, die auf einen ganz fernen Planeten verweisen. Dann haben Wissenschaftler Geld zusammengetrommelt, ein Sponsoring-Unternehmen gefunden, was aber ein bisschen zwiespältig ist. Jetzt sind sie da eben alle in dem Raumschiff und man weiß nicht, vielleicht gibt es doch noch Leute, die eine andere Mission haben. Das hatten wir ja auch schon in Alien 1. Und dann ist es einfach so, er ist einfach ein wunderbarer Bildermacher, Ridley Scott. Der kommt ja aus der Werbung. Es heißt immer, er ist der Zeichner unter den Regisseuren. Das sind wirklich grafische Bilder. Und was man ihm lassen muss, diese Bilder haben alle einen Sog und sie sind eben sehr ungewohnt. Also dieses fremde Universum, man hat einfach das Gefühl, das ist nicht so, wie man das einfach kennt, so man nicht so an Sternen vorbei, sondern es hat so ein Eigenleben. Und dieses Eigenleben gibt es dann auch auf diesem Planeten und natürlich taucht dann auch wieder das Alien auf. Und dennoch ist der Film ja dann irgendwann zu pathetisch geworden. Man kann so sagen, dass Ridley Scott das Weltall zu sehr zum Raunen bringen wollte mit seinem doch sehr philosophisch aufgeladenen Thema, wobei ich die Idee dahinter ja eigentlich ganz spannend finde, also Prometheus, Außerirdische haben vielleicht uns Menschen erschaffen und damit könnte man ja jetzt so weiterspinnen, wenn Außerirdische uns erschaffen haben, dann sind wir ja vielleicht gar nicht böse. Dann können wir ja die Schuld sozusagen anderen geben. Und da hätte vielleicht Ridley Scott einsetzen können. Aber diesen Schritt geht er nicht weiter. Und das finde ich so ein bisschen schade. Aber dafür haben wir noch andere Alien-Zitate. Und wenn dieses merkwürdige, schleimige Wesen auftaucht, dann wird es immer wieder spannend. Man denkt natürlich auch immer an Sigourney Weaver, die ja sozusagen auch, glaube ich, als erste Frau wirklich da eine Action-Heldin damals dargestellt hat, die sehr stark war, eine Kämpferin, eine Offizierin. Spielen Frauenfiguren auch diesmal eine wichtige Rolle in diesem Film? Ja, es gibt eigentlich es gibt zwei Hauptfiguren. Das ist einmal der Android David, der von Michael Fassbinder gespielt wird. Da lässt natürlich auch der Blade Runner grüßen. Und es gibt eben eine Wissenschaftlerin, auch hier wieder eine junge Frau. Aber man muss eigentlich sagen, dass Ridley Scott ja eigentlich immer eher eindimensionale Charaktere hat. Die setzt er ja so. Da war Sigourney Weaver ja aber auch immer eine Ausnahme, weil man konnte ihr ja dabei zuschauen, wie sie das Heldentum sozusagen in sich entdeckt hat, wie sie zur Kämpferin wurde. Es war ja so ein kleiner Entwicklungsroman. Hier ist die Wissenschaftlerin eben eine Streberin und der mutet aber doch Ridley Scott einiges zu. Also wir kennen das ja auch, Sigourney Weaver wurde ja auch mal vom Alien schwanger. Hier gibt es so eine ähnliche Szene und dann eine selbstgemachter Kaiserschnitt. Also da wird der Film auch ein bisschen eklig. Prometheus, der neue Film von Ridley Scott. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber die Hauptdarstellerin der Alien-Filme, über die wir da gerade noch sprachen, ist bei der Konkurrenz gelandet. Sigourney Weaver in einem Film von Rodrigo Cortez, Red Lights, über den wir noch reden wollen. Eine Frau auf der Suche nach übersinnlichen Phänomenen, zumindest ist sie ihnen auf der Spur und damit ihrem Filmpartner Robert De Niro. der hat offenbar diese Phänomene drauf, oder? Der hat sie drauf und das ist eigentlich so ein Duell zwischen den beiden. Und dieses Wiedersehen mit Sigourney Weaver machte große Freude, weil sie spielt eine Wissenschaftlerin, die total rational ist. Sie glaubt nicht an das Übersinnliche und das geht schon wunderbar los, dieser Film, wenn da Leute erklären, oh, wir haben Poltergeister auf dem Dachboden, aber es sind dann doch irgendwelche ganz normalen Marder, die sie entdeckt. Und dann kommt aber eben dieser Robert De Niro, diese Figur mit ins Spiel und der sagt eben, ich kann Kontakt mit deinem Sohn aufnehmen, der schon lange im Koma liegt. Und da hätte eigentlich ein spannender Zweikampf weitergehen können, aber leider muss Sigourney Weaver zu früh das Zeitliche in diesem Film segnen und dann kommt sozusagen ihr langjähriger Mitarbeiter, noch ein sehr junger Mann, der darf dann mit Robert De Niro da kämpfen, rational gegen irrational. Anke Lewicke, über die Filme der Woche, heute hier bei Fazit, Red Lights, also von Rodrigo Cortez mit Robert De Niro und Sigourney Weaver und der neue Film von Ridley Scott, Prometheus, Dunkle Zeichen. Dies also ab morgen in den deutschen Kinos. Und Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Und wenn es noch etwas gibt, was gedruckte Zeitungen von der Online-Welt unterscheidet, dann sind es Karikaturen. Denn nirgends wirken sie so gut wie in der Zeitung oder in der Zeitschrift. Und eine, die diese Kultur der Karikatur entscheidend geprägt hat, bekommt jetzt eine große Retrospektive. Marie Marx, eine der wenigen erfolgreichen Frauen in der Karikaturistenszene. In ein paar Tagen wird sie 90 und das Karikaturenmuseum in Frankfurt am Main stellt sie jetzt ganz ins Zentrum. Rudolf Schmitz hat sich umgeschaut.